Von den Wohltaten, drittes Buch, 1-8. 1. Für Wohltaten keinen Dank zu erstatten, mein Ebutius Liberalis, das ist nicht nur hässlich, sondern wird auch allgemein dafür gehalten. Deshalb beklagen sich über die Undankbaren auch die Undankbaren. Indessen behalten doch alle das an sich, was allen missfällt, und man verliert sich so weit in Widersprüchen, dass man nicht nur nach Wohltatserweisungen, sondern um derselben Willen gegen manche eine grimmige Feindschaft hegt. Ich will nicht in Abrede stehen, dass dies bei manchen in einer verkehrten Naturanlage seinen Grund hat. Bei der Mehrzahl aber darin, weil bei ihnen die Zeit allmählig das Andenken verwischt. Denn was ihnen bei frischer Tat in lebhaftem Bewusstsein stand, das veraltet schon, wenn einige Zeit hingegangen ist. Über dergleichen Leute erinnere ich mich mit dir schon einmal gestritten zu haben, da du sie nicht undankbar, sondern vergesslich nanntest. Als ob das den Undank entschuldigte, was sein Grund ist, oder als ob einer nicht eben darum, weil es bei ihm der Fall ist, undankbar wäre, da es doch bei keinem vorkommt, er sei denn undankbar. Es gibt viele Arten von Undankbaren, wie von Dieben, wie von Mördern, deren Schuld die gleiche ist, obwohl sonst im Einzelnen eine große Verschiedenheit stattfindet. Undankbar ist, wer eine Wohltat, die er empfing, empfangen zu haben, leugnet. Undankbar ist, wer es verhehlt. Undankbar, wer sie nicht erstattet, der undankbarste unter allen aber, wer sie vergessen hat, jene nämlich, wenn sie auch nicht bezahlen, sind doch Schuldner, und es besteht bei ihnen doch wenigstens noch eine Spur von dem, wodurch man sich um sie verdient gemacht hat, wenn es gleich in einem schlechten Bewusstsein verwahrt ist, und sie können doch irgendeinmal durch irgendeinen Anlass gestimmt werden, sich dankbar zu erweisen, sei es, dass das Ehrgefühl sie mahnt oder die plötzliche Lust zu einer tugendhaften Handlung, wie sie zu Zeiten auch in schlechten Herzen zu erwachen pflegt, wenn sie bei Gelegenheit und ohne Mühe dazu kommen können. Ist aber einem die Wohltat gänzlich aus dem Sinne gekommen, so kann er niemals dankbar werden. Und wen nennst du wohl schlechter? Den, bei dem das Erfreuliche an der Wohltat, oder den, bei dem auch sogar das Andenken an dieselbe verloren gegangen ist? Krankhaft sind die Augen, die das Licht scheuen, aber blind die, so es nicht sehen. Seine Eltern nicht lieben, ist schon Ruchlosigkeit, aber sie nicht kennen wollen, ist Wahnsinn. Wer ist so undankbar wie derjenige, der, was zuvorderst in seinem Herzen liegen und ihm immer vorschweben sollte, dergestalt abseits gestellt und weggelegt hat, dass er gar nichts mehr davon weiß. Es liegt am Tage, dass einer nicht oft ans Vergelten dachte, wenn ihn Vergessenheit beschlichen hat. 2. Freilich, sich dankbar zu erweisen, dazu gehört eine edle Gesinnung und Zeit und das Vermögen und Begünstigung durch das Glück. Wem es nicht am Andenken fehlt, der ist dankbar, ohne dass er etwas aufzuwenden hat. Wer aber das, was keine Mühe erfordert, keine Mittel, kein Glück, nicht leistet, der hat keinen Hinterhalt mehr, wo er sich verstecken könnte. Denn es war nie sein Wille, dankbar zu sein, wenn er die Wohltat so weit von sich weggeworfen hat, dass sie ihm ganz aus seinem Gesichtskreise kam. Sowie, was im Gebrauche ist und was wir täglich handhaben und berühren, nicht in Gefahr kommt zu rosten, das aber, was nicht immer wieder vors Auge tritt, sondern wie etwas Unbrauchbares im Winkel liegt, schon durch die Länge der Zeit Schmutz annimmt, so wird, was der immer wiederkehrende Gedanke behandelt und erneuert, niemals dem Gedächtnisse entzogen, welches nichts verliert, außer das, nachdem es sich nicht oft umsieht. 3. Außer dieser Ursache gibt es auch noch andere, die uns bisweilen über die größten Verdienste einen Schleier herhängen. Die allererste und hauptsächlichste ist die, dass wir, immer mit neuen Wünschen beschäftigt, nicht darauf schauen, was wir haben, sondern was wir wollen, nicht auf das Vorhandene achtend, sondern auf das Gewünschte. Was man zu Hause hat, das will nichts heißen. Die Folge davon ist aber, dass, wenn die Begierde nach etwas Neuem das Empfangene unwichtig macht, auch der, von dem es kommt, nicht wert gehalten ist. Wir haben Liebe und Hochachtung gegen einen Menschen gehegt und nicht verkannt, dass von ihm unser Glück gegründet worden sei, solange wir nämlich Wohlgefallen hatten an dem, wozu wir's gebracht haben. Dann aber bemächtigte sich unsers Gemütes ein Hinaufstaunen an andern Zuständen. Und wir nahmen, wie es bei den Sterblichen so geht, dahin den Anlauf, nach dem Großen Größeres zu wünschen. Alsbald war dahin und vergessen, was bei uns zuvor eine Wohltat hieß. Und wir sehen nicht auf das, wodurch wir Vorzüge vor andern haben, sondern einzig darauf, was der Stand derer zeigt, die vor uns sind. Es ist aber nicht möglich, dass einer zugleich neidisch und dankbar sei, denn beim Neide ist Unzufriedenheit und Verdruß, bei der Dankbarkeit Freude. Sodann, weil wir alle nur von der Zeit etwas wissen wollen, die eben vorübergeht, so wenden wir selten unser Gemüt zur Vergangenheit zurück. So kommt es, dass uns die Lehrer und was sie uns Gutes erwiesen, entfallen, weil wir die ganze Kindheit unbeachtet lassen. So kommt es, dass an uns verloren ist, was in unseren Jünglingsjahren an uns getan ward, weil wir sie uns niemals zurückrufen. Jedermann sieht das, was gewesen ist, nicht wie etwas Vergangenes, sondern wie etwas Verlorenes an, und darum fällt alles aus dem Gedächtnisse, weil man nur auf das Acht hat, was kommen werde. 4. Man muss in dieser Hinsicht dem Epikurus Gerechtigkeit widerfahren lassen, der sich beständig darüber beschwert, dass man gegen das, was vorüber ist, so undankbar sei, dass man das Gute, was man genossen hat, nicht nachgenieße und nicht unter die Freudengenüsse zähle, da doch kein Freudengenuss gewisser sei als der, den man uns nicht mehr entreißen kann. Was man im Augenblicke Gutes hat, steht nicht ganz fest. Es kann dasselbe unter irgendeinem Zufalle leiden. Das Zukünftige steht auf der Waage und ist ungewiss. Was vorüber ist, das ist sicher und geborgen. Wie kann nun einer dankbar sein für Wohltaten, der, indem er nur auf das Gegenwärtige und auf das Künftige hinschaut, über sein ganzes vergangenes Leben hinwegspringt? Das Andenken macht dankbar. Auf das Andenken hält man zu wenig, sobald man zu viel in Hoffnungen lebt. 5. So wie, mein Liberalis, manche Dinge, wenn man sie auch nur einmal gefasst hat, fest bleiben, bei andern aber, um sie recht zu wissen, es nicht damit ausgerichtet ist, dass man sie gelernt hat. Die Kenntnis derselben verliert sich, wenn man sie nicht fort und fort treibt, wie dies bei der Geometrie der Fall ist und bei der Sternkunde und anderem Wissen, das wegen seiner Spitzfindigkeiten nicht haften will. So ist es bei manchen Wohltaten zwar wegen ihrer Größe nicht möglich, dass sie entfallen, manche aber, welche kleiner, aber sehr zahlreich und zu verschiedenen Zeiten erwiesen sind, kommen aus dem Sinne, weil man, wie ich sagte, nicht immer wieder von Zeit zu Zeit damit umgeht und nicht gerne Rechnung darüber hält, was man einem jeden zu verdanken habe. Höre, was sie sagen, wenn sie bitten. Da verspricht jeder, ewig werde das Andenken an die Wohltaten in seinem Herzen leben. Da bekennt sich jeder als den ergebensten und untertänigsten und was er sonst noch für ein unterwürfigeres Wort finden mag, womit er sich verpfändet. Es steht nicht lange an, so vermeiden Sie die vorher gebrauchten Worte als niederträchtig und einem freien Manne nicht wohl zuständig. Und dann kommt es dahin, wo es nach meiner Ansicht nur bei den Schlechtesten und Undankbarsten kommt, dass Sie nicht mehr daran denken. Ja, der Vergessliche ist ebenso gewiss undankbar als derjenige, welcher die Wohltat im Andenken bewahrt, schon dankbar ist. 6. Es ist die Frage, ob dieses so verhasste Laster ungestraft bleiben dürfe und ob das Gesetz, das in den Schulen der Redner und Philosophen gehandhabt wird, nicht auch im Staate aufgestellt werden sollte, demzufolge der Undankbare in Anklagestand versetzt werden kann, wie es auch jedermann für billig hält. Warum nicht? Halten doch Städte einander vor, was eine der andern geleistet hat, und verlangen von den Nachkommen Vergeltung für das, was sie ihren Vorfahren erwiesen haben. Freilich, unsere Altvordern, diese hochherzigen Menschen, haben nur von Feinden Erstattung verlangt. Mit Großmut gaben sie Wohltaten, mit Großmut gaben sie dieselben verloren. Mit Ausnahme des medischen Volkes ist nirgendwo eine Klage gegen Undankbare zugelassen worden. Und das ist ein triftiger Beweis, dass solche auch gar nicht stattfinden soll, denn gegen jede Freveltat ist nur eine Stimme, und Totschlag, Giftmischerei, Vatermord, Verletzung des Heiligen wird hier so, dort anders bestraft, aber überall auf irgendeine Weise. Dieses Laster, das das Alltäglichste ist, wird nirgends gestraft, überall missbilligt. und wir sprechen es nicht frei, aber da das Urteil über etwas so Unbestimmtes seine Schwierigkeiten hat, so haben wir nur die Verdammnis des Hasses darauf gelegt, und so bleibt es bei denjenigen Dingen, die wir dem Gerichte der Götter überlassen. 7. Es bieten sich mir aber mancherlei Gründe dar, um deren Willen dieses Verbrechen keinem Gesetze unterliegen darf. Fürs Erste geht ja an der Wohltat das Beste verloren, wenn man deshalb eine Klage zugibt, wie über eine gewisse Geldsumme, oder als ob man einen Miet- und Pachtkontrakt abgeschlossen hätte. Denn das ist doch das Schönste daran, wenn wir, selbst auf die Gefahr, dass wir nichts dafür bekommen, gegeben und es ganz in den freien Willen der Empfänger gestellt haben. Wenn ich anheische, wenn ich den Richter zur Hilfe nehme, so fängt es an, nicht mehr Wohltat zu sein, sondern etwas Geliehenes. Ferner, wenn Dankerstattung etwas gar Edles ist, so hört sie auf, edel zu sein, sobald Nötigung stattfindet. In solchem Falle würde man einen dankbaren Menschen ebenso wenig loben als einen, der ein anvertrautes Gut wieder hergibt oder der ohne den Richter seine Schuld bezahlt. So würde man also, wenn ein Gesetz den Undank bestrafte, an den Menschen zwei Eigenschaften, die das Menschenleben am herrlichsten schmücken, zunichte machen. Die freiwillige Dankbarkeit und die uneigennützige Wohltätigkeit. Was ist denn Edles an einem Menschen, wenn er eine Wohltat nicht gibt, sondern leihet, oder wenn er sie erwidert, nicht weil er will, sondern weil er muss? Es ist nichts Rühmliches daran, dankbar zu sein, wenn man nicht ohne Gefahr undankbar sein kann. Überdies bedenke doch, dass, um dies eine Gesetz zu handhaben, kaum alle Gerichtshöfe hinreichend wären. Wer hätte da nicht Klage zu führen, wer müsste da nicht angeklagt werden? Jeder schlägt das Seinige hoch an, jeder will auch das Geringste, was er an andern tat, für bedeutend angesehen wissen. Zudem muss alles, was einem Rechtserkenntnisse unterliegen soll, sich festsetzen lassen und nicht dem Richter eine schrankenlose Willkür gegeben sein. Es ist wohl das Recht darum besser gewahrt, wenn es einem Richter als wenn es einem Schiedsmanne überlassen wird, weil jenen eine Vorschrift bindet und ihm bestimmte Schranken setzt, über die er nicht hinaus darf. Dieser aber nach seinem freien, ungebundenen Gewissen handelnd kann auf der einen Seite etwas davon, auf der andern etwas dazu tun und seinem Ausspruche eine Wendung geben, nicht wie Gesetz und Gerechtigkeit es haben will, sondern wie ihn sein menschliches Gefühl oder Mitleid stimmt. Bei einem Prozesse wider einen Undankbaren hätte der Richter nicht gebunden werden können, sondern es hätte ihm der freieste Machtspruch überlassen werden müssen. Ist man ja doch nicht im Reinen darüber, was eine Wohltat sei, und dann mag sie so groß sein, als sie will, so kommt es darauf an, wie günstig sie der Richter auslegt. In welchem Falle einer undankbar sei, ist durch keinen rechten Grundsatz nachgewiesen. Oft ist einer undankbar, mag er auch, was er empfing, erstattet haben, und mancher ist dankbar, auch ohne Erstattung. In manchen Fällen kann auch ein Richter, der nicht viel versteht, mit dem Ausspruche fertig werden, wo es sich nun darum handelt, ob etwas geleistet worden sei oder nicht, da zeigt man die Scheine vor und der Prozess ist entschieden. Wo aber unter Streitenden die Vernunft entscheiden muss, da muss man das Innere erraten. Wo das, worüber einzig die Philosophie entscheidet, streitig geworden ist, da kann man den, der entscheiden soll, nicht aus der Zahl der erklärten Richter nehmen, wenn ihn schon sein Vermögen und sein ererbtes Rittertum in die Liste eingereiht hat. Acht, nicht die Sache hat man also für ungeeignet gehalten, dass sie vor einen Richter gebracht würde, sondern man hat für sie keinen genug geeigneten Richter gefunden, und darüber wirst du dich nicht wundern, wenn du genau überlegst, was einer für Schwierigkeiten gefunden haben würde, er mochte sein, wer er wollte, der gegen einen solchen Angeschuldigten zu verfahren gehabt hätte. Es hat einer eine große Summe Geldes verschenkt, aber er war reich und konnte die Ausgabe nicht spüren. Ein anderer machte auch so ein Geschenk, dem aber ging sein ganzes Vermögen darüber auf. Die Summe ist die gleiche, die Wohltat nicht. Oder setze sogar den Fall, der eine bezahlte für einen Verschuldeten, aber er durfte das Geld nur zu Hause holen. Der andere gab das Nämliche, aber er musste es entlehnen, darum bitten und sich als für eine gewaltige Schuld verbindlich machen lassen. Meinst du, es sei einer wie der andere, der, so die Wohltat, ohne sich wehe zu tun, spendete, wie der, so sich erst geben lassen mußte, um geben zu können? Manches wird groß durch die Verhältnisse, nicht durch die Summe. Wohltat ist ein geschenktes Grundeigentum, dessen Ertrag die Fruchtpreise zum Sinken bringen kann, und Wohltat ist ein einziges Brot dem Hungernden gereicht. Wohltat ist's, Ländereien zu verschenken, durch welche viele und schiffbare Flüsse strömen, und Wohltat ist's, einen vor Durst lechzenden, der durch den vertrockneten Schlund kaum den Atem mehr einzieht, eine Quelle zu zeigen. Wer wird das unter sich zusammenstellen? Wer es abwägen? Die Entscheidung ist schwer, wenn es nicht auf die Handlung, sondern auf den Sinn der Handlung ankommt. Mag es auch dasselbe sein, wenn es in anderem Sinne und Zwecke gegeben ist, wiegt es nicht gleich. Es hat mir einer eine Wohltat gegeben, aber nicht mit willigem Herzen, aber er hat es bedauert, dass er gab, aber er hat mich stolzer als sonst angeblickt, aber er hat so langsam gegeben, dass er mir einen besseren Gefallen getan haben würde, wenn er schnell Nein gesagt hätte. Wie soll es ein Richter anfangen, das alles zu würdigen, wenn ein Wort, eine Bedenklichkeit, eine Miene den Liebeswert eines Verdienstes zunichte macht?